Nummer 13, Dialog. Meinungen austauschen. Also, Sie haben mit dem Kunden gesprochen. Was denken Sie über die Sache? Ja, ich glaube, Sie sind nicht ganz einverstanden mit dem Projekt. Wieso? Sie haben Ihnen doch sicher gesagt, dass wir bereit wären, auch andere Vorschläge zu machen. Natürlich. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Und wo liegt dann Ihrer Meinung nach das Problem? Nun ja, ich habe den Eindruck, dass Sie lieber die nächste Drupa-Messe abwarten wollen. Warum denn das? Mir scheint, Sie brauchen noch ein bisschen Bedenkzeit. Also, das ist meine persönliche Meinung. Aber Sie würden sagen, dass der Kunde das Projekt nicht total ablehnt? Nein, aber soweit ich das beurteilen kann, ist es Ihnen zu teuer. Zu teuer? Aber vor einem Monat haben Sie dem Budget doch zugestimmt. Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass man daran jetzt nichts mehr ändern kann. Und sind Sie davon überzeugt, dass wir nach der Drupa eine positive Antwort bekommen? Da bin ich nicht so sicher. Also hören Sie, finden Sie nicht auch, dass wir so schnell wie möglich eine Lösung finden müssen? Ich kann es ja versuchen, aber ich fürchte, das wird schwierig sein.